Salzig, eine Schüssel Kokos, Mineralreiter, Kornitrop, ist alles aus dem Paket. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir hören Stimmen. Ich bin Ben und möchte euch heute den Bahncast vorstellen. Und direkt von weg, ja, ich fahre gern Bahn. Ich habe kein Auto und bin relativ häufig mit der Bahn unterwegs. Ich finde es nämlich total cool, sich einfach zu entspannen, sich zurückzulehnen, zu lesen, zu schlafen, Musik zu hören, was essen zu gehen im Bordbistro oder einfach aus dem Fenster zu schauen. Und vielen von euch ist es sicher auch schon so wie mir ergangen, es kommt automatisch die Frage auf, wie schafft es die Bahn, diesen riesigen Apparat am Laufen zu halten? Das Personal und die Züge zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, immer einsatzbereit zu sein und im Notfall auch kurzfristig auf bestimmte Situationen reagieren zu können. Diese und weitere Fragen beantwortet Philipp Hoffmeister in seinem Podcast Bahncast. Themen, Geschichten, Berufe rund um die Bahn zu finden unter bahncast.de. Den Podcast gibt es seit Februar 2013 und mittlerweile sind 7 Folgen erschienen, in denen Philipp sich sowohl mit Mitarbeitern der Bahn als auch mit Personen unterhält, die besondere Erlebnisse rund um das Thema Bahn hatten. So lässt Philipp neben Zugbegleitern und Triebfahrzeugführern auch die Leute zu Wort kommen, die man als Bahnreisender sonst nicht wahrnimmt, ohne die das Bahnreisen aber keinen Spaß machen würde. Direkt in der ersten Folge beispielsweise unterhält er sich mit Michelle, jemandem, der dafür zuständig ist, Züge pünktlich zu reinigen. Die 4. Folge dreht sich um ein Projekt von 2 jungen Leuten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mit einem Nahverkehrsticket innerhalb von 48 Stunden einmal durch ganz Deutschland zu reisen. Welche Erlebnisse die beiden dort gemacht haben, könnt ihr in Folge 4 18 Mal umsteigen nachhören. Die aktuelleren Folgen werden dann schon etwas technischer. Also in Folge 6 unterhält sich Philipp mit Thomas, der Triebfahrzeugführer ist und auch schon in Folge 2 zu Wort kam und die Bedeutung der einzelnen Eisenbahnsignale erklärt. Wem würde ich diesen Podcast jetzt empfehlen? Also eigentlich allen Leuten, die sich irgendwie für das Thema Bahn interessieren. Die einzelnen Folgen sind unter eine Stunde lang und bieten einen guten Einstieg in verschiedenste Themenbereiche. Also selbst wenn ihr euch für ein bestimmtes Thema nicht sonderlich interessiert, dann ist auch nicht viel Zeit verloren gegangen. Besonders schön finde ich auch, dass nicht nur Bahner zu Wort kommen, sondern auch Reisende, die von ihren Erfahrungen und ihren Erlebnissen mit der Bahn berichten. Das lockert den Podcast nochmal auf, sodass nicht in jeder Folge ein Bahner über eines seiner Spezialgebiete referiert. Man sollte sowieso nicht erwarten, dass der Podcast jetzt ein streng geschnittener Interview-Podcast ist. Es hat eher den Anschein eines lockeren Gesprächs, was es auch für Nicht-Bahner relativ einfach macht, den Themen zu folgen. Wobei wir dann auch schon bei dem Punkt angelangt wären, für wen dieser Podcast wohl eher nicht geeignet ist. Wenn ihr streng recherchierte Inhalte zum Thema Bahnen und ein knackig geschnittenes Interview erwartet, dann ist der Bahncast vermutlich eher nichts für euch. Außerdem könnte Philipp noch ein bisschen an der Tonqualität feilen, aber Tonqualität ist ja immer ein Problem bei Interviewformaten. Damit ihr euch einen noch besseren Eindruck vom Bahncast machen könnt, habe ich auch heute wieder ein paar Ausschnitte zusammengestellt. Am Gleis 1, bitte einsteigen. Du hast speziell Innenreinigung die ganze Zeit gemacht? Also so mit Graffiti und so? Ja, Graffiti habe ich auch, musste ich nur einmal wegmachen, Gott sei Dank. das geht auch recht schnell, da gibt's so ein Zeug, das heißt Biolon, das gibt's glaube ich auch ganz normal so im Baumarkt. Das ist recht ätzend und damit kriegt man halt gut das Graffiti weg. Und bei längerem Gebrauch sollte man da auch Handschuhe tragen, beziehungsweise das, was man im Baumarkt kriegt, ist nicht ganz so aggressiv, was die S-Bahn benutzt. Da habe ich dann nämlich gesehen, so nächsten Tag sah dann der Schwamm, mit dem ich das benutzt hatte, aus, als wenn da einer das dran gefressen hätte oder so. Also ich kenne euch einfach nur, ja, ihr knipst halt mein Ticket ab. Nein, wir haben auch betriebliche Aufgaben. Also der Zug, wir fertigen den Zug in der Station ab. Das heißt, die Abfertigung, die wir am Bahnsteig haben, sieht in etwa folgendermaßen aus. dass wir uns zuerst einmal vergewissern müssen, ob das Signal, das dem Zug die Erlaubnis gibt, abzufahren, den Bahnsteig zu verlassen, also den Bahnhof zu verlassen, tatsächlich frei zeigt. Also ein Vier-Augen-Prinzip, nicht nur der Triebfahrzeugführer schaut darauf, sondern auch wir. Dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Abfahrtszeit erreicht ist und was sehr wichtig ist, dass sich zum Beispiel keine Leute in den Türen befinden oder zwischen Zug und Bahnsteig gerutscht sind, keine Hundeleinen oder ähnliches. Und wenn diese drei Bedingungen gegeben sind, dann schließen wir die Türen des Zuges und geben den Triebfahrzeugführer das Signal zur Abfahrt. Wir hatten keine reguläre Verspätung in 48 Stunden. Also wir haben gezeigt, wie sehr man dieses Ticket ausnutzen kann, wie weit man damit kommt und hatten tatsächlich nicht eine einzige Verspätung, bis auf diese Gleisarbeiten. Aber das war ja, dafür gab es dann ja den Bus. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Also da hätte sich im Nachhinein auch keiner wirklich beschweren können, weil eine bessere Werbung gibt's nicht. So, ich hoffe, ihr konntet euch ein erstes Bild vom Bahncast machen. Ich werde jetzt noch ein paar Ideenvorschläge hier einstreuen, von denen ich mir natürlich wünschen würde, dass sie gegebenenfalls in einer der nächsten Bahncast-Folgen irgendwie behandelt werden. Das wäre zum einen das Thema Güterverkehr, das ist bisher noch gar nicht beachtet worden. Dann speziell das Thema ICE-Technik, also die unterschiedlichen Baureihen und Modelle. Das Thema Gleisbau. Dann, wie arbeitet es sich an einem Bahn-Service-Schalter? Außerdem das Thema Catering im Bordrestaurant, also wo wird da gekocht und wie funktioniert das? Und ganz allgemein die Entstehung der Deutschen Bahn, also die geschichtliche Betrachtung. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt oder selbst bei der Bahn arbeitet oder eine Geschichte zu erzählen habt, ich denke, dann würde sich Philipp durchaus freuen, wenn ihr euch bei ihm meldet. Und mir bleibt jetzt eigentlich nichts weiter über als gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.